Von eins und zwei und eins, zwei. Ja los, komm. Drei, vier. Ha. Das war ja mal hier, Meiner kann er nicht. Der gute Wille zählt. Der Wille zählt, ja, das Fleisch ist schwach. Der war gut, der Text, da muss man echt Intellekt haben für... Der Text war echt gut, da sollten wir ein Lied draus machen. Ja, Schlagzeuger soll ihn spielen! Guter!